姐姐。Seid ihr nochmal ready? Macht euch nochmal ready, jetzt geht's ab! Yo! Ey yo, ihr wisst, was jetzt kommt. Der Track heißt genauso. Vielen Dank fürs Hören. Das war das Outro. 1, du bist down auf der 2, du bist ein Floristen-Fan auf der Mutterficking 3, es ist geil, das ist mein Style, ich überfall dich mit nem Hackebeil, weil ihr wetten Standard-Rapper auch nicht anders seid, als der ganze Einheitsbrei, wir heben uns ab von der Masse, unsere Raps wie Kiddies nach der Einschulung, erste Klasse, ich umfasse erste Klasse Raps, Metzl und zerfetze Rex, wenn ihr mal das Rap-Game checkt, wir sind fresh im Geschäft, Floristen, bang deine Alte auf dem Spielplatz, Baby mach den Mund auf, sie hat da viel Platz, denk doch was du willst, denk ich nur mit dem Schwanz, dann denk ich mir nur Hammer, was mein Schwanz für Zeilen reimen kann. Oh Mann, verdammt, ich step in die Cypher, blick ich ins Vergehen, seh ich nur Bitches in Kleider. Meine Bars sind legendär, als ob ich ne Legende wär. Wo nimmt denn nur die Lyrics her? Kommt doch her, ihr kriegt noch mehr. Hört her, wir haben noch mehr, wenn ihr wollt. Wir haben den Shit, den ihr braucht. Wir haben das Opium fürs Volk, was wir anfassen wird Gold. Und bald hat jeder nen Flotalschaden. Das Game wird überrollt, weil die Floristen durchstarten. Yeah! Wir haben noch mehr, wenn ihr wollt. Wir haben den Shit, den ihr braucht. Wir haben das Opium fürs Volk. Was wir anfassen, wird Gold. Und bald hat jeder nen Flotalschaden. Das Game wird überrollt, weil die Floristen durchstarten. Ich komm auf die 4, auf die 5 und auf die 6. Und Frau, die rockt das Mikro jetzt. Der Typ, der Wack MCs zerfetzt. Ihr wollt kein Stress, muss auch nicht sein. Ich will doch nur paar Zeilen rhyme. Ich rap den Shit ins Mikro ein. Rhyme für Rhyme, Line für Line. Ich mach ein Aufhoseher und spit einfach mal ein Yo. Daneben steht Follow und nickt im Takt zu meinem Flow. Die Floristen sind das Dope, das dafür sorgt, dass ihr gut drauf kommt und splitten wir ins Mic, ist klar, dass da was Freshes rauskommt. Jungs, vergesst die Auskunft, das hier ist die richtige Adresse. Die Floristen flowen fresh, haltet besser eure Fresse. Denn ich kann es nicht mehr hören, wie ihr so circa gar nicht blöd. Klingt der Mic wie Teenie Girl, wirklich mies und abgeturnt. Also Hunde, aufgepasst, ich sage Platz, jetzt platzt schon endlich. Und dass ihr euch mal beschimpft, ist für mich echt unverständlich. Ich fackel nicht mehr lange, sondern fackel euch an. Ein paar Zeilen ins Mic und die Boxen spucken Flammen. Hört her, wir haben noch mehr, wenn ihr wollt. Wir haben den Shit, den ihr braucht. Wir haben das Opium fürs Volk. Was wir anfassen, wird Gold. Und bald hat jeder nen Flotalschaden. Das Game wird überrollt, weil die Floristen durchstarten. Yeah! Wir haben noch mehr, wenn ihr wollt. Wir haben den Shit, den ihr braucht. Wir haben das Opium fürs Volk. Was wir anfassen, wird Gold. Und bald hat jeder nen Flotalschaden. Das Game wird überrollt, weil die Floristen durchstarten. Ich steppe in die Cypher und werfe Giftgasbomben. Alles klar oder nicht? Oder ist was, Kumpel? Hättest wohl nicht gedacht, dass ich so eine kranke Scheiße bring. Doch um dich vom Mikro wegzukriegen, würde ich über Leichen gehen. Randale dran, es deppt den Scheinwerferlicht. Und es scheint, als wär ich mal wieder eindeutig dicht. Yo, ich talke von links nach rechts, zeig euch den Finger. Unsere Tracks sind so fresh, man, das sieht auch ein Blinder. Yo, ich kotz dir auf den Tresen und ich box anstatt zu reden. Finde immer wieder Gründe, mich tierisch aufzuregen über deutschen Rap. Ihr seid wack und falsch in dieser Sparte. Doch Rosea bringt deutschen Rap back auf die Landkarte. Darauf hat jeder gewartet, dass wir das Album an Start bringen. Jetzt ist es da, genießt den Shit und feiert Floristen Party. Und wenn ihr denkt, dass das schon alles von uns war, dann passt gut auf, denn was auch ansteht, wir drei machen es klar. Ey, yo, yo, Alter. Ja, Leute, das war die Frontalschaden-EP 2010. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit, es hat euch gefallen. Und nun kommen noch ein paar Shoutouts für unsere Jungs vom Kunderbunden Untergrund, besonders Rob und Bone für die Features. Möchte ich die Jungs von Uncrowds grüßen. Die Jungs, die unsere Beats gemacht haben, Phil, Haicho und die ganze YouTube-Connection. Ich grüße alle unsere Freunde, unsere Familie, alle, die uns unterstützen, alle unsere Fans, die unsere Auftritte besuchen. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir lassen auf jeden Fall uns hören. Peace.